Hier auf diesem Röntgenbild sehen Sie eine selten gute Aufnahme einer typischen Erkrankung. Was zeigt sie? Eine Kontrastaufnahme des Nierenbeckens. Gut, Herr Kotzei. Und was ist ganz deutlich zu sehen? Harnleiterverschluss durch einen Nierenstein. Und was erkennt man noch? Ganz deutlich? Neuer Kurs, Ausweichziel Nagasaki auf 35 Grad. Gehe auf 35 Grad. Uhrzeit 10 Uhr 9 Minuten. Erreichen Ziel in 45 Minuten. Dieser Zustand kann in fortgeschrittenem Stadium zu lebensbedrohenden Vergiftungserscheinungen führen. Uremi? Richtig, Ishikawa. Vielleicht kann mir einer der Herren noch die Symptome nennen. Bitte, Herr Kotzei. Langsamer Verfall, Bewusstlosigkeit, Koma. Ohne rechtzeitige Gegenmaßnahmen, unbedingt tödlich. Wirklich? Unbedingt tödlich? Uhrzeit 10.33 Uhr. Wir überfliegen die Küste. Neuer Kurs 155 Grad. Ziel 140 Kilometer voraus. Okay. 155 Grad. Kurs liegt an. Geh auf Zielanflug. Bombe scharf. Bombe ist scharf. Die Möglichkeiten der Röntgendiagnose gehen aber noch viel weiter. Nur ein Beispiel. Herr Professor, ein Flugzeug? Kümmern Sie sich nicht um Flugzeuge, Herr Ishikawa. Wir haben keinen Alarm. Es wird sich um einen Wetterflieger handeln. Ziel voraus. Zielraum wolkenfrei. Liege auf Anflugkurs. Ziel erfasst. Wandert ein. Übernehme Kurskorrektur. Zielgerät läuft. Wir haben damit ein Mittel in der Hand, Krankheiten so früh zu erkennen, dass der Patient gerettet werden kann. Oh, schon wieder 11 Uhr. Nun, darüber morgen dann mehr. Halte Zielkurs. Keine Korrekturen. Ziel läuft ein. Noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Bombe frei. Gott sei denen da unten gnädig. Ja, hier Nagai, aber natürlich. Bringen Sie die Aufnahmen herüber in mein Zimmer. Ich will...